kann also bei dieser Wetterlage, nun ja, andere durchaus sehenswerte Dinge in Trient nun sich eben nicht näher zur Kenntnis bringen, hat den Vorteil für die Philosophie. Und warum soll man nicht auch das Negativum ins Positivum drehen? Und wir sind dann wieder zu unserer Arbeit versammelt, zum Verlauf des heutigen Tages. Es sind drei Referate vorgesehen, wie im Programm bereits ausgedruckt. Wir werden zunächst das Referat des Kollegen Schofner hören, dann von unserem italienischen Kollegen Giovanni Moretto und schließlich von Sergio Sorrentino. Drei Referate. Ich glaube, dass diese drei Referate vollkommen ausreichen, um uns heute Morgen zu beschäftigen. Was dann noch dasteht von Kommunikation und Kurzreferate, das können wir, glaube ich, gleich vorneweg vergessen. Es hat sicher keinen Sinn, dann noch etwas anzuhängen. Und ich glaube, diejenigen, die Kurzreferate angemeldet haben, sind nicht böse, wenn die nicht unmittelbar oder größtenteils nicht unmittelbar vorgetragen werden. Man kann ja Gedanken daraus in die Diskussion hier einbringen, das macht die Sache lebendiger und sinnvoller. Nun, um nicht hier viel Zeit zu verlieren, darf ich gleich ankündigen, das Referat von Herrn Schofner, die Welt als Offenbarung Gottes, Ort und Funktion der Schöpfungslehre bei Schleiermacher. Nur zwei Sätze noch. Kollege Schofner lehrt katholische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. In unserem Zusammenhang ist vielleicht wichtig, hinzuweisen auf seine Veröffentlichungen zu Schleiermacher selber. Es ist ein großes Buch erschienen von ihm, Theologie als positive Wissenschaft, Prinzipien und Methoden der Dogmatik bei Schleiermacher, 1980, wie gesagt, erschienen. Und außerdem, vielleicht für manchen durchaus interessant, in der wissenschaftlichen Buchgemeinschaft bei uns gibt es diese Reihe Erträge der Forschung. Da hat Herr Scholz den Band geschrieben, die Philosophie Schleiermachers. Ich würde sagen, gerade für Leute, die zunächst noch nicht so mit Schleiermacher vertraut sind, sind diese Bände, überhaupt diese Reihe immer sehr wichtig, weil man sich eben dann auf die Vorarbeiten anderer erst einmal stützen kann und sich dann die Dinge heraussuchen kann, die einen besonders interessieren. Also nur diese zwei Veröffentlichungen unmittelbar zum Thema, sonst, damit wir keine Zeit verlieren, gebe ich das Wort sofort an meinen Kollegen Schrofner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, cari amici, ich spreche zwar nicht Italienisch, aber ich hoffe, dass ich auch die italienischen Kollegen und Freunde ansprechen kann. Ich möchte einige Bemerkungen zum Thema Welt in der Theologie Schleiermachers machen. Vielleicht als Präzisierung: Es geht mir nicht primär um die Frage der Wirklichkeit, objektiven Wirklichkeit oder gar gegenständlichen Wirklichkeit Gottes. Insofern auch nicht um die Frage, ob diese Wirklichkeit eher mit dem Begriff Sein oder mit dem Begriff Nichts zu charakterisieren sei. Wobei ich aber meine, dass die Dimension Welt trotzdem auch für diese Frage Konsequenzen hat. Als deutschsprachiger und denkender Theologe muss ich sagen, dass natürlich das Wort Nichts im Zusammenhang der Gottesfrage schon ihre Anstößigkeit hat, obwohl man natürlich darauf hinweisen kann, dass auch in der guten mittelalterlichen Mystik dieser Ausdruck eine große Bedeutung und sehr positiven Sinn hat. Aber im Zusammenhang mit Schleiermacher ist mir gestern natürlich der Gedanke gekommen, ob eine Abhängigkeit von nichts oder vom nichts überhaupt eine Abhängigkeit sein kann oder ob das ein Nichts der Abhängigkeit möglicherweise ergibt. Also zum Stellenwert der Welt in der Theologie Schleiermachers und heute. Ich habe also diesen Gegenwartsbezug ausdrücklich und bewusst einbezogen. Und zwar verstehe ich meine Ausführungen als ein Plädoyer für ein Stück natürliche Theologie, wohlgemerkt sehr zu unterscheiden von der natürlichen Religion der Aufklärer, für die ja Schleiermacher sehr wenig übrig hatte. Also natürliche Theologie als inneres Moment der sogenannten Offenbarungstheologie. Das sind ja alles Ausdrücke, die sehr fragwürdig sind, gerade in ihrer Anwendung auf Schleiermacher, aber für unsere Verständigung, glaube ich, unverzichtbar. Anders ausgedrückt, es geht wiederum fragwürdig in der Wortwahl um die erkenntnistheoretische Bedeutung der Welt für die religiöse Erkenntnis oder für die Gotteserkenntnis. Wobei ich mir bewusst bin, dass im Schleiermacher Religion und Erkenntnis nicht so gerne in einem Atemzug nennt. Speziell geht es mir dabei um die Überwindung eines einseitigen Subjektivismus bzw. Personalismus, der also die Religion mehr oder weniger reduziert auf eine Ich-Du-Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ich möchte also diese Zweipoligkeit Mensch-Gott aufbrechen, erweitern in Richtung auf eine Dreipoligkeit Mensch-Welt-Gott als unverzichtbare Struktur oder Konzeption. Außerdem bin ich der Meinung, dass diese Einbeziehung des dritten Pols Welt nicht im Gegensatz oder Widerspruch steht zu Schleiermacher und damit auch nicht im Widerspruch zur neuzeitlichen Wende zum Subjekt oder zum anthropologischen Ansatz. Ich bin vielmehr der Meinung, dass die Anthropologie bei Schleiermacher gerade diesen dritten Pol Welt ganz deutlich und an sich unübersehbar enthält, obwohl er faktisch sehr häufig übersehen wird. Ich meine also, es geht nicht um eine Abwendung von subjektiven oder anthropologischen Ansatz, der übrigens auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil für die katholische Theologie und Kirche rezipiert wurde. Ich weise hin auf Gaudium et Spes oder auch auf das Dekret über die Religionsfreiheit, wo also die Würde des Menschen als zentrales Thema des christlichen Glaubens herausgestellt wird. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist der, dass in der landläufigen Auffassung Schleiermachers und in der gegenwärtigen religiösen Situation dieser dritte Pol Welt weitgehend verloren gegangen ist, ausgeblendet wird. Die meisten Bereiche der Wirklichkeit spielen in dieser Art von Religion keine Rolle, kommen überhaupt nicht vor. Alles Geschehen in der Welt läuft nach eigenen Gesetzen ab. Immer mehr hat immer weniger mit Religion zu tun. Also eine Aufspaltung Religion als Teilbereich der Wirklichkeit des menschlichen Lebens, der mit dem größeren anderen Bereich nichts mehr zu tun hat. Der einzelne Gläubige gerät in die Isolation eines religiösen Subjekts, dessen Religion keinen Weltbezug mehr aufweist. So viel zur Charakterisierung dieser negativen und unzutreffenden Auffassung. Eine Veränderung dieser Situation ist, wie schon angedeutet, nicht durch einen Rückfall hinter die anthropologische Wende des neuzeitlichen Denkens, auch nicht durch eine Rückkehr zur traditionellen Metaphysik oder durch eine gewaltsame Wiederbelebung der Gottesbeweise zu erreichen. Die Lösung für diese Probleme muss sich vielmehr auf jene Elemente innerhalb des anthropologischen Ansatzes selber konzentrieren, die einer anthropologischen Engführung auf dem Gebiet der Religion entgegenwirken. Und ich bin eben der Meinung und vertrete die These, dass im Werk Schleiermachers solche transsubjektive Elemente, eben Welt, eine große Rolle spielen, und diese Elemente möchte ich jetzt etwas deutlicher noch herausstellen. Ich beschränke mich notgedrungen auf zwei Texte, einmal die Reden und zweitens einen Ausschnitt der Glaubenslehre, das ja mit der Formulierung Schöpfung schon angedeutet ist, ergänzt durch das zweite Sendschreiben an Lücke mit den entsprechenden Passagen. Schleiermacher stellt an den Anfang seiner Erörterung über das Wesen der Religion in der zweiten Rede nicht eine fertige Definition, sondern die Abgrenzung der Religion von Metaphysik und Moral, verbunden mit einer Kritik an der Verwechslung und Vermischung der Religion mit diesen, wodurch ihr Wesen mehr verdunkelt als erhellt wird, durch die Vermischung. Für unsere Frage sind diese Ausführungen deshalb aufschlussreich, weil sie als Grund für diese Verwechslung angeben, wie wir gestern hörten aus dem Munde von Giorgio, nämlich, also dass Religion, Metaphysik und Moral den gleichen Gegenstand haben, nämlich das Universum und das Verhältnis des Menschen zu ihm. Es verdient festgehalten zu werden, dass die Religion nach Auffassung der Reden einen bestimmten Gegenstand hat, und zwar denselben wie Metaphysik und Moral, beziehungsweise wie das menschliche Erkennen und Handeln. Schleiermacher verwendet den Ausdruck Universum in den Reden sehr häufig und mit großer Selbstverständlichkeit. Bei Hertel im Anhang sind die Stellen aufgeführt. Insgesamt 166 Mal kommt Universum vor. Schleiermacher gibt aber keine genaue Erklärung über den Inhalt und auch nicht eine Begründung, warum er diesen Ausdruck verwendet. Das wäre also eine Aufgabe für Zeitforschung. Wesentlich mehr Aufwand investiert Schleiermacher in die Erklärung des zweiten Teils der Gegenstandsangabe, nämlich das Verhältnis des Menschen zum Universum. Auf diesem Boden erfolgt die Abgrenzung der Religion von Metaphysik und Moral, und wir erhalten auch näheren Aufschluss darüber, welchen Sinn Schleiermacher nun mit dem Ausdruck Universum verbindet. Das Verhältnis der Metaphysik zum Universum ist jenes der wissenschaftlichen Erforschung im weitesten Sinne. Das Objekt dieser Forschung, das Universum also, ist die gesamte Wirklichkeit, die jemals zum Gegenstand wissenschaftlicher oder philosophischer Befragung werden kann. Somit ist das Universum als Gegenstand der Metaphysik gleichbedeutend mit dem Weltall oder der Welt im Ganzen. Weniger deutlich ist der Sinn des Ausdrucks Universum im Zusammenhang mit der Moral. Hier erscheint das Universum als eine Größe, die man brauchen kann, um aus ihr Pflichten bzw. Gesetze für das menschliche Handeln abzuleiten. In diese Richtung weist eine andere Formulierung in den Reden, der zufolge die Moral sich im Besonderen mit der verändernden Wirkung des Menschen auf das Universum befasst, nämlich, Zitat, aus Kraft der Freiheit und der göttlichen Willkür des Menschen es fortzubilden und fertig zu machen. Schlagwortartig könnte man daher das Universum der Metaphysik als Natur, jenes der Moral als Kultur oder auch als Geschichte charakterisieren, jeweils im weitesten Sinne des Wortes verstanden und Überschneidungen eher eingeschlossen als ausgeschlossen. Man kann das nicht mechanisch trennen. Nun das besondere Verhältnis der Religion zum Universum. Dieses ist durch Anschauung und Gefühl charakterisiert, also nicht wissenschaftliche Erforschung, nicht Ableitung von Moralvorschriften, sondern Anschauung und Gefühl des Universums. Durch diese beiden Beziehungen ist sie eben von Metaphysik und Moral eindeutig abgegrenzt. Diese Beziehungen machen das eigentliche Wesen der Religion aus. Wie stellt sich aber das Universum dar, sofern es Gegenstand der Anschauung und des Gefühls eines religiösen Menschen ist? Im Interesse der Kürze der Antwort beschränke ich mich auf den Begriff der Anschauung, für den ja die Beziehung zum Universum unmittelbar konstitutiv ist, während das Gefühl in den Reden mehr die subjektive Komponente des religiösen Aktes zur Geltung bringt, das auch etwas ungeschützt und verallgemeinend gesagt. Schleiermacher kann ja selber unter beiden Begriffen für sich das ganze Wesen der Religion zum Ausdruck bringen. Er kann also sagen, Anschauung des Universums und unabhängig davon auch Gefühl des Universums. Also Anschauung des Universums setzt erstens ein Handeln des Universums auf den anschauenden Menschen voraus. In der Religion als Anschauung des Universums spielt das Universum den aktiven, der Mensch den passiven Part. Zitat: Anschauen will sie, die Religion, das Universum in seinen eigenen Darstellungen und Handlungen, will sie es andächtig belauschen, von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher Passivität ergreifen und erfüllen lassen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Ausdrücke will und lassen durchaus auch eine aktive Komponente andeuten. Also nicht ein toter Gegenstand, über den etwas kommt, sondern der anschauende Mensch muss sich öffnen, muss etwas wollen und mit sich geschehen lassen. Das Anschauen des Universums ist zweitens auf das Gebiet des Handelns des Universums begrenzt. Das heißt, nur das Handeln des Universums ist Gegenstand des Anschauens. Was ihr also, Zitat, anschaut und wahrnehmt, ist nicht die Natur der Dinge, sondern ihr Handeln auf euch. Was ihr über jene wisst oder glaubt, liegt weit jenseits des Gebiets der Anschauung. Ich möchte nur erwähnen, dass auch im Begriff der Offenbarung in den Reden dieser Zusammenhang deutlich wird. Also Offenbarung als Aktivität des Universums im Hinblick auf den Anschauenden oder auf die Erfahrung des Menschen, könnte man sagen. Drittens, für die Anschauung des Universums ist eine eigentümliche Zuordnung von Einzelnem und Ganzem, von Endlichem und Unendlichem charakteristisch. Alles Einzelne als einen Teil des Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen hinnehmen, das ist Religion. Der Begriff des Unendlichen erscheint hier, wie an vielen anderen Stellen, besonders der zweiten Rede, geradezu als Synonym zum Begriff Universum. Als Unendliches kann das Universum dem Menschen aber nur im Endlichen nahe kommen. Das Ganze kann ihm nur im Teil aufgehen. Im Unterschied zu Metaphysik und Moral hält die Religion sowohl an der Verbindung wie auch an der Unterscheidung von Endlichem und Unendlichem im Begriff des Universums fest. Das ist eine wichtige Differenzierung, die nicht immer so eindeutig hervorgeht aus dem Text. An die Stelle von Universum als Gegenstand der Anschauung können viertens auch noch andere Ausdrücke treten, ohne dass Schleiermacher dies eigens begründet. Es sind dies vor allem das Wort Geist, gestern auch schon erwähnt wurde von Herrn Scholz, und dessen Kombinationen mit Welt bzw. mit Universum, zum Beispiel Weltgeist, Geist der Welt, Geist des Universums, was auch wiederum auf eine Differenzierung im Begriff des Universums hinweist, gerade für die Religion. Schließlich, fünftens, bildet die Anschauung des Universums auch den allein geeigneten Rahmen für eine korrekte Verwendung des Gottesbegriffs. Schleiermacher lehnt es zwar entschieden ab, sich in seiner Religionstheorie auf die Verwendung des Gottesbegriffs festlegen zu lassen. Er beruft sich dabei auf das Fehlen einer einheitlichen und allgemein anerkannten Definition dieses Begriffs sowie auf dessen widersprüchliche Verwendung auf dem weiten Gebiet der Religionsgeschichte. Der persönlich gedachte Gott bzw. die Gottheit ist für ihn nur eine religiöse Anschauung unter anderem, die weitgehend von der Vorstellungskraft, Schleiermacher sagt Fantasie, des Menschen abhängt und für die Religion nicht konstitutiv ist. So dass, wie wir gestern schon gehört haben, eine Religion ohne Gott besser sein kann als eine andere mit Gott. Auf der anderen Seite hat Schleiermacher keinen prinzipiellen Einwand gegen die Verwendung des Gottesbegriffs, sodass er ihn nicht bloß zur Erläuterung als Synonym für Universum verwendet, sondern auch zur Wesensbestimmung der Religion heranziehen kann, vorausgesetzt, dass die Grenze zur Metaphysik nicht überschritten wird, das heißt also nicht die Frage nach Wesen, Natur, Existenz Gottes gestellt wird. Und mir scheint die Definition der Religion mit der Verwendung des Gottesbegriffs als eine absolut gelungene und heute unmittelbar brauchbare. Nämlich alle Begebenheiten in der Welt als Handlungen eines Gottes vorstellen, das ist Religion. Hier habe ich also meine drei Pole drinnen. Die Begebenheiten in der Welt als Handlungen Gottes vorstellen. Das heißt, es muss jemand da sein, der diesen Zusammenhang herstellt, der Mensch. Das ist Religion. Schleiermacher erläutert dann seine Theorie anhand verschiedener Beispiele aus den verschiedensten Bereichen der menschlichen Erfahrung. Das Ergebnis dieser kurzen Reflexion auf die Reden ist jedenfalls, dass es für den Schleiermacher der Reden keine Erkenntnis Gottes gibt, losgelöst von der Anschauung des Universums. Die Anschauung des Universums ist die zentrale Wirklichkeit der Religion. Eine neue Offenheit der Menschen für Gott, die ja in den Reden angezielt ist, bei den Gebildeten unter den Verächtern der Religion, also eine neue Offenheit für Gott, für die Religion, setzt die Kultivierung einer Beziehung zur Welt voraus, die über deren gründliche Erforschung, sprich Wissenschaft, und über die gezielte Veränderung der Welt, sprich Kultur im weitesten Sinn, hinausgeht. Ohne diesen spezifischen Weltbezug, der durch den Begriff Anschauung thematisiert wird, erweckt alles Reden über Gott den Eindruck wirklichkeitsferner Spekulation. Mit Recht hält Schleiermacher der Fixierung seiner Zeitgenossen auf einen isolierten Gottesbegriff oder die Fixierung der Religion auf Gottesfrage isoliert seine Grundüberzeugung entgegen, die besagt, dass ihr keinen Gott haben könnt ohne Welt. Zitat Schleiermachers. Reden 129 in der Urausgabe. Jetzt zum zweiten Text der Glaubenslehre. Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben. Kritik und Rekonstruktion der kirchlichen Schöpfungslehre. Es ist ja natürlich nicht möglich, auf die Religionstheorie des späteren Schleiermacher, repräsentiert durch die Einleitung in die Glaubenslehre, die späteren Auflagen der Reden und die Dialektik detailliert einzugehen. Ich wollte diesen Hinweis überhaupt weglassen, aber im Hinblick auf die gestrige Diskussion kann ich mir meine vorbereitete Bemerkung doch nicht verkneifen. Es ist bekannt, dass der Begriff der Anschauung und entsprechend auch jene des Universums beim späten Schleiermacher auffällig zurücktritt und durch den Begriff des Gefühls fast vollständig verdrängt wird. Zweifellos liegt es nahe, hinter diesem begrifflichen Wandel eine Tendenz zum Subjektivismus, eine Neigung zur Verinnerlichung zu vermuten. Eine gründliche Untersuchung der entsprechenden Texte, ich denke dabei vor allem an die Aufsätze von Ebeling im dritten Band von Wort und Glaube über Schleiermachers Wirklichkeitsverständnis und Abhängigkeitsgefühl und Gottesfrage. Also eine solche Untersuchung bestätigt diese Vermutung, diesen Verdacht auf Subjektivismus und Verinnerlichung nicht. Der Aufstieg des Gefühlsbegriffs zur zentralen Kategorie der Religionstheorie beim späten Schleiermacher ist mit einer derartigen Veränderung seiner Bedeutung verbunden, dass der Weltcharakter der Religion und der Gottesbeziehung auch in der neuen Begrifflichkeit voll gewahrt ist. Ich möchte also sagen, der Begriff Anschauung wird durch den Begriff Gefühl nicht einfach verdrängt oder eliminiert, sondern der wird integriert in den Gefühlsbegriff. Ich möchte auch hinweisen auf die verdienstvolle Arbeit von Jakob, Geschichte und Welt bei Schleiermacher, wo auch diesen Fragen nachgegangen wird. Allerdings über den Begriff Universum habe ich nicht allzu viel Erhellendes gefunden. In der kirchlichen und theologischen Tradition wird die Welt vor allem durch den Begriff der Schöpfung thematisiert. Schleiermacher widmet den ersten Abschnitt des ersten Hauptteils der Glaubenslehre diesem Thema. Unter dem Eindruck der zahlreichen Missverständnisse seiner Kritiker, die er im Wesentlichen auf die Nichtbeachtung des inneren Zusammenhangs, der inneren Bezogenheit des ersten auf den zweiten, den christologischen Teil der Glaubenslehre zurückführt, erwägt Schleiermacher eine Vertauschung der beiden Hauptteile, um mit einem Schlage sozusagen alle Fehlinterpretationen auszuschließen, also die Christologie als das eigentliche Thema des christlichen Glaubens und seiner Dogmatik deutlich herauszustellen. Schließlich kann er sich aber doch nicht zu dieser verlockenden Gewaltlösung entschließen, und zwar aus mehreren Gründen. Wiederum ein Hinweis. Einer dieser Gründe ist sein Widerwille gegen eine christologische Engführung in der Dogmatik. Aus Rücksicht auf die kirchliche Duldung des theologischen Rationalismus. Er möchte also nicht mit dazu beitragen, dass die Rationalisten aus der Kirche hinausgedrängt werden. Das heißt also, das Anliegen der Aufklärung ist sehr deutlich an dieser Stelle gewahrt. Dann ist Schleiermacher nicht nur Überwinder der Aufklärung. Schleiermacher, und das ist jetzt der Grund, der für das Thema unmittelbar einschlägig ist, ist fest davon überzeugt, dass die Hauptgefahr für die Religion aus dem Konflikt zwischen dem überlieferten Glauben und der modernen Wissenschaft erwächst. Er ist überdies davon überzeugt, dass derartige Konflikte zumeist aus der missverständlichen Formulierung von Glaubensinhalten resultieren. Und deswegen erachtet er es als eine vordringliche Aufgabe der Theologie, die christliche Überlieferung unter dieser Rücksicht kritisch zu sichten. Und als besonders bedrohlich schätzt Schleiermacher die Situation auf dem Gebiet gerade der Schöpfungslehre ein, und das veranlasst ihn eben, diesem Thema weiterhin große Bedeutung beizumessen und es nicht ans Ende der Dogmatik als eine Art Anhang zu verbannen. Bei Fortsetzung nämlich des traditionellen Missverständnisses der Schöpfungslehre als Auskunft über den Ursprung der Welt, das ist also ein Missverständnis, als Antwort auf die vielerlei Fragen nach Voraussetzungen und Umständen der Weltentstehung, hält Schleiermacher einen Konflikt mit der Naturwissenschaft, die sich ja immer mehr zu einer umfassenden Weltkunde entwickelt, für unausweichlich. Er sieht daher keinen anderen Ausweg als, Zitat, dass wir lernen müssen, uns ohne vieles zu behelfen, was viele noch gewohnt sind, als mit dem Wesen des Christentums unzertrennlich verbunden zu denken. Ich will gar nicht vom Sechstagewerk reden, aber der Schöpfungsbegriff, gesperrt gedruckt, wie er gewöhnlich gewöhnlich konstruiert wird. Wie lange wird er sich noch halten können gegen die Gewalt einer aus wissenschaftlichen Kombinationen, denen sich niemand entziehen kann, gebildeten Weltanschauung? Lücke 26, Seite 36 in der Ausgabe von Mullert. Der Schöpfungsbegriff, wie er zur Zeit Schleiermachers gewöhnlich konstruiert wurde und den Schleiermacher eben im Auge hat, existiert heute so gewiss nicht mehr. Der Siegeszug der Evolutionstheorie hat ihm spätestens in unserem Jahrhundert den Garaus gemacht. Wer heute zwischen dem christlichen Schöpfungsglauben und dem wissenschaftlichen Weltbild einen Gegensatz behauptet, kann höchstens ein mitleidiges Lächeln ernten, und zwar auf beiden Seiten, auf der Seite der Kirche und auf der Seite der Wissenschaft. Insofern stellt der Schöpfungsbegriff für die Religion heute kein aufregendes Problem dar. Für diese Lösung des Problems war jedoch ein hoher Preis zu zahlen. Der Schöpfungsbegriff wurde nahezu vollständig seines Inhalts entleert. Die Welt ist zur Gänze, möchte ich sagen, in die Kompetenz der Naturwissenschaften hinübergewechselt. Die Religion begnügt sich mit dem Menschen und seiner Beziehung zu Gott. Hier haben wir also diese Reduktion auf eine Zweipoligkeit, Mensch und Gott unter Ausklammerung der Welt. Mit der Welt als Ganzer hat dieser Gott der Religion und auch des christlichen Glaubens nichts mehr zu tun, außer höchstens, dass er am Anfang noch den Anstoß zu einer Entwicklung gegeben hat, die in der weiteren Folge vollständig autonom abläuft, eben evolutiv, und damit gerade einen Moment beibehalten, das Schleiermacher so nicht wollte, nämlich eine Erklärung über den Anfang, über die Entstehung der Welt, Gott als Auslöser des Big Bang oder so etwas. Damit erleben wir eine Art Wiedergeburt des Deismus, mit dem einen Unterschied, dass an die Stelle des Uhrwerks als Weltmodell nun die Evolution getreten ist. Gott hat am Anfang den Anstoß gegeben und dann läuft es. Für die Gottesbeziehung des Menschen heute und gestern und morgen hat dieser dürftige Weltbezug Gottes am Anfang der Zeit keinerlei Bedeutung. Damit ist aber genau auf friedlichem Wege eingetreten, wovor Schleiermacher gewarnt hat, als dem Ergebnis eines unnötigen und unverantwortlichen Krieges mit der Wissenschaft, nämlich der Verlust der Welt an eine religionslose Wissenschaft und, krass ausgedrückt, die Entartung der Religion zu einer weltlosen Mythologie. Nicht so sehr der Konflikt mit der Wissenschaft oder die Bekämpfung der Religion durch die Wissenschaft, was für die Religion nichts Ehrenrühriges sein muss, ist in den Augen Schleiermachers das Grundübel, sondern diese Abschnürung der Religion von der exklusiv durch die Wissenschaft beanspruchten Wirklichkeit. Alles, was Wirklichkeit ist, was Anspruch auf Wirklichkeit erheben kann, fällt in die Kompetenz der Wissenschaft und die Religion ist etwas, was mit Wirklichkeit nichts zu tun hat. Geradezu beschwörend weist Schleiermacher die junge Theologengeneration, eben sein Freund Lücke, auf die Gefahren eines undifferenzierten Festhaltens am überlieferten Weltbild hin im Zusammenhang mit der Frage Schöpfung und Wunder. Ich zitiere: Wollt ihr euch dennoch hinter diesen Außenwerken verschanzen, also eine kriegerische Sprache, und euch von der Wissenschaft blockieren lassen, das Bombardement des Spottes, welches dann auch von Zeit zu Zeit erneuert werden wird, will ich für nichts rechnen. Denn das wird auch euch, wenn ihr nur Entsagung genug habt, wenig schaden. Aber die Blockade, die gänzliche Aushungerung von aller Wissenschaft, und ich ergänze, von der Wirklichkeit, die dann notgedrungen von euch, eben weil ihr euch so verschanzt, die Fahne des Unglaubens aufstecken muss. Diesem Hintergrund wäre das von Schleiermacher in Aussicht gestellte Bündnis des Christentums mit der Barbarei nur der erste Schritt zu dessen Bündnis mit dem Unglauben, weil nämlich der Glaube auf Dauer ohne die Welt nicht lebensfähig ist und Mythologie eine Art von Unglauben ist, nach meiner Auffassung. Die Konsequenz, die Schleiermacher aus der weltbildhaften Fragwürdigkeit des Schöpfungsbegriffs zieht, ist zwar in der Glaubenslehre die Forderung nach einer kritischen Revision dieses missverständlichen Begriffs, die bis zu seiner künftigen Eliminierung gehen kann. Es ist ja da die Frage mit den beiden Begriffen Schöpfung und Erhaltung, und Schleiermacher meint, man könnte auf den Schöpfungsbegriff überhaupt verzichten, weil im Begriff der Erhaltung an sich die Sache ausreichend zur Sprache kommt, aber aus kirchlichen Rücksichten, das heißt auf geschichtlichen, praktischen Rücksichten, spricht er sich doch gegen eine solche Lösung aus. Er ist aber weit davon entfernt, mit der möglichen Eliminierung des Schöpfungsbegriffs auch einen Verzicht des Glaubens auf die Welt auszusprechen. Ganz im Gegenteil, das christlich fromme Selbstbewusstsein, das ja in seinen verschiedenen Modifikationen den wesentlichen und letztlich einzigen Inhalt der Glaubenslehre ausmacht, also dieses christlich fromme Selbstbewusstsein, enthält ja nicht nur das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl sozusagen des Menschen, sondern mit diesem und in dieses eingeschlossen auch das Bewusstsein eines unlösbaren Zusammengehörens des Menschen mit der ganzen Welt in dieser Abhängigkeit. Schlechthinige Abhängigkeit ist nie beschränkt auf den isolierten Menschen, sondern immer, bezieht immer die Welt ein. Und der Mensch ist Repräsentant der ganzen Welt im Bewusstsein der Abhängigkeit. So kann es auch nicht verwundern, dass das Thema des ersten Teils der Glaubenslehre nichts anderes ist, als genau dieses Verhältnis zwischen der Welt und Gott, wie es sich im frommen Selbstbewusstsein darstellt. Also das war die Abhängigkeit der Welt von Gott im frommen Selbstbewusstsein und nicht nur das Gefühl der Abhängigkeit. Das ist mir also ein wichtiger Gedanke, und ich möchte wieder auf diese Dreipoligkeit hinweisen, die hier ganz eindeutig zum Tragen kommt. Für die Rekonstruktion der kirchlichen Schöpfungslehre folgt aus dieser Erkenntnis, dass in ihr, Zitat, der ursprüngliche Ausdruck dieses Verhältnisses, nämlich die Welt nur in ihrer schlechthinigen Abhängigkeit von Gott besteht. Dass also dieser Ausdruck möglichst rein zur Geltung gebracht und jeder Anschein einer wissenschaftlichen Aussage vermieden wird. Das ist der Inhalt einer kritisch rekonstruierten Schöpfungslehre. Die schlechthinige Abhängigkeit der Welt von Gott. Was ja nichts anderes besagt als die extensiv und intensiv uneingeschränkte Abhängigkeit eben der Welt von Gott. Und das ist die religiöse Grundgegebenheit schlechthin. So verstanden ist die Schöpfungslehre unverzichtbar für die Glaubenslehre, weil sie etwas Wesentliches am christlichen Glauben zum Inhalt hat, nämlich den Glauben selber als Frömmigkeit in seinem Weltbezug. Und der natürliche Ort dieser Schöpfungslehre ist eben der Anfang der Glaubenslehre und nicht das Ende oder ein bloßer Anhang. Und das deswegen, weil die Schöpfungslehre grundlegend ist für den zweiten Teil und die Inhalte des zweiten Teils auch der Glaubenslehre. In all seinen Einzelthemen, angefangen von der Sündenlehre über die Christologie, die Ekklesiologie bis hin zur Eschatologie, ist jenes Grundverhältnis zwischen der Welt und Gott sowohl vorausgesetzt als auch mit enthalten, wie es immer wieder heißt in der Glaubenslehre, vor allem Paragraph 32. Es gibt schlechterdings keine christliche Lehraussage, die nicht letztlich auf diese religiöse Grundgegebenheit hinausliefe. Das bedeutet aber, dass nicht nur die Gotteserkenntnis im engeren Sinn unlösbar an eine bestimmte Welterfahrung gebunden ist, sondern auch, dass überhaupt kein christlicher Glaubensinhalt unter Absehung von der Welt konzipiert werden kann. Das Handeln Gottes in der Geschichte gerät unaufhaltsam in das Fahrwasser eines unvollziehbaren Mythos, wenn diese Verankerung am Kosmos, an der Welt gelöst wird. Jede Verkündigung der Erlösung verliert den Boden unter den Füßen, wenn ihr die Welt als Schöpfung und Offenbarung Gottes abhanden kommt. Danke. Herzlichen Dank. Ich brauche mich nur dem Applaus Ihrerseits anzuschließen. Ich möchte auch wegen des gedrängten Programms jetzt keine Zeit verlieren. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich glaube, das Referat bietet in vielerlei Hinsichten Ansatzpunkte, Fragen des Verständnisses, der Kritik, der Ergänzung. Sie haben nun Ihrerseits aus dem Auditorium das Wort. Zuvor kommt eine kurze Zusammenfassung auf Italienisch. Bene, il professor Schofner inizia la sua relazione con una citazione tolta dal testo di Schleiermacher Über die Religion reden an die Gebildeten. Citazione: in questa nostra epoca la vita dell'uomo colto più che mai è lontana da tutto quello che è in qualche modo legato alla religione. So che onorate le divinità tanto poco come fate visita, come frequentate i templi ormai abbandonati, lasciati deserti. So che nelle vostre case, prive di buon gusto, non abitano altri dei domestici se non i proverbi dei saggi e i canti dei poeti. Siete riusciti a rendere la vita terrena così ricca e poliedrica da non aver più bisogno dell'eternità. E dopo esservi costruiti un vostro proprio universo, vi sentite dispensati dal dover pensare o ricorrere a ciò che è l'essenza della vostra, a ciò che vi ha creati. Fine della citazione. Queste poche frasi con le quali Schleiermacher, nelle prime pagine dei suoi discorsi, caratterizza la situazione all'interno della quale gli pronuncia la sua arringa a favore della religione, testimoniano la grande attualità dell'autore ancora oggi, alla fine di questo XX secolo. Analogamente al teologo e a colui che annuncia il messaggio cristiano oggi nella nostra società, così Schleiermacher alla fine del XVIII secolo si trova in un mondo contraddistinto da un concetto della realtà avulso dalla dimensione divina e nel quale una vita priva della dimensione religiosa rientrava nella normalità, proprio fra il mondo colto, fra le persone colte. Si osserva poi un altro punto di analogia tra il mondo di allora e la società attuale nostra. E mi riferisco al fatto che la distanza dalla religione non si fonda tanto su un rifiuto di principio della religione stessa, bensì sulla sensazione della sua irrilevanza e della sua lontananza dalla realtà. Tale situazione delle cose incoraggia senza dubbio oggi, così come incoraggiava allora, la speranza in un miglioramento della condizione esistente attraverso una nuova concezione, una rielaborazione del concetto dell'essenza della religione. Volendo definire in un unico termine la via intrapresa da Schleiermacher per il raggiungimento di questa meta, potremmo dire che si tratta di una via antropologica quella che Schleiermacher ha scelto. Schleiermacher afferma l'idea che la religione e le comunità basate su di essa costituiscono, citazione, un elemento necessario nello sviluppo dell'uomo. La via antropologica della fondazione della religione affermatasi a partire da Kant nella filosofia della religione e in seguito anche nella teologia e nell'annuncio evangelico della Chiesa, presenta certo alcuni vantaggi rispetto al tradizionale processo di fondazione della religione prevalentemente ontologico e cosmologico. La via antropologica parte dall'esperienza umana, non rimanda cioè a preliminari cognizioni specificamente filosofiche, e può essere percorsa questa via in pratica da chiunque abbia si impegni a farlo. Essa mette inoltre da parte qualsiasi occasione di conflitto fra religione e scienza moderna, cosa che agli occhi di Schleiermacher rappresenta la fondamentale premessa per una rianimazione della religione ai suoi tempi. Accanto a questi indiscutibili vantaggi, la via antropologica è però carica anche di gravi svantaggi. A causa della sua concentrazione, del suo concentrarsi sull'aspetto soggettivo della religione, questa via è accompagnata, a partire da Feuerbach, dal sospetto di proiezione. Quanto più radicata cioè è la fondazione antropologica della religione, tanto più si afferma il pensiero che Dio non sia altro che un epifenomeno della coscienza umana. Ci troviamo in un mondo in cui tutto ciò che accade si evolve in base all'unica legge per cui sempre più meno sono le cose che hanno bisogno della religione, per cui sempre minore è il riferimento alla religione. Il singolo credente è lasciato sempre più a se stesso nella sua esistenza religiosa, diciamo. Sempre più cade nell'isolamento di un soggetto religioso la cui religione non mostra più alcun rapporto con il mondo. E non è certo pensabile che le cose cambino mediante un ritorno alla metafisica o mediante una violenta rianimazione del Gottesbeweis, delle prove dell'esistenza di Dio. La scoperta del soggetto umano, da parte del soggetto umano, dei suoi irrinunciabili diritti e della sua dignità intoccabile rappresenta senza dubbio un vero e proprio progresso nella storia dell'umanità, riconosciuto appieno anche dal Concilio Vaticano II, che lo ha valutato positivamente. La soluzione dei problemi in fatto di religione derivanti dalla svolta antropologica deve dunque concentrarsi su quegli elementi che, in seno alla Grundlegung, alla fondazione antropologica stessa, si oppongono ad un limitato impiego della via antropologica. La mia tesi, sostiene il professor Schoffner, sostiene che nell'opera di Schleiermacher ci sono questi elementi per una autentica rianimazione e il rinnovamento del concetto religioso. Sono presenti questi elementi e gli propone di percorrere alcuni, di esaminarne alcuni che si rivelano particolarmente fruttuosi per l'attuale situazione religiosa. In primo luogo, il professor Schoffner si sofferma sulla rivelazione di Dio nel mondo. Il secondo e il più lungo dei cinque discorsi sulla religione è dedicato all'illuminazione dei destinatari, citazioni, circa l'essenza della religione. All'inizio della sua esposizione, Schleiermacher non dà una definizione della religione, bensì la limita rispetto alla morale e rispetto alla metafisica, e pone l'attenzione a non mescolare, alla mescolanza che viene fatta ogni tanto tra metafisica e morale. È bene tenere presente che la religione, nell'interpretazione data nei discorsi, ha un proprio oggetto, e precisamente l'oggetto che è anche della metafisica e della morale, vale a dire il conoscere e l'agire dell'uomo. Schleiermacher ricorre molto spesso nel Redens, nei discorsi, all'espressione universum, la cita addirittura 166 volte, di cui 73 volte proprio nel discorso secondo, e se ne serve con molta naturalezza, vale a dire senza una precisa spiegazione del suo contenuto. Maggiore attenzione riserva invece alla spiegazione della seconda parte della sua formulazione dell'oggetto, e cioè al rapporto dell'uomo con l'universo. Su questo terreno si ha una delimitazione della religione rispetto alla metafisica e alla morale, e si comprende anche più chiaramente il significato che Schleiermacher attribuisce al termine universum. Il rapporto della metafisica con l'universo è quello della ricerca scientifica nel senso più ampio del termine. Cioè la metafisica classifica l'universo e lo suddivide in varie componenti. Oggetto di questa ricerca la realtà nel suo insieme, suscettibile di divenire di volta in volta oggetto di consultazioni scientifiche e filosofiche. Meno chiaro è invece il significato dell'espressione universum in rapporto alla morale. Qui l'universo appare come grandezza, mi pare, di cui si può aver bisogno per derivare da essa doveri e leggi per l'agire umano. Il particolare rapporto della religione con l'universo è caratterizzato dalla Anschauung e dal Gefühl, dice Schleiermacher. Anschauung, non so, intuizione contemplativa, intuizione, non so, benissimo. Tramite questi due rapporti la religione viene delimitata chiaramente, e Schleiermacher ritiene che questi due rapporti siano rappresentino l'essenza autentica della religione. Ora, in che modo si presenta però l'universo dal momento che è oggetto dell'intuizione e del sentimento di un uomo religioso? Si può, per motivi di tempo, il professor Schroffner delimita questa risposta ad alcuni punti. Mentre nel giovane Schleiermacher concetto di Anschauung emerge molto spesso, nello Schleiermacher maturo questo termine viene sostituito, soppiantato molte volte dal termine Gefühl. Questo potrebbe far credere processo di introversione di Schleiermacher, o comunque a un mutamento della sua linea inizialmente data, ma vedremo che a cambiare è il significato che Schleiermacher dà al termine e non tanto il suo orientamento. Schleiermacher considera che il male fondamentale della situazione attuale sua e attuale nostra non sia tanto il conflitto con la scienza o la lotta della religione attraverso la scienza, quanto piuttosto la separazione dalla religione dalla realtà, la quale realtà è sollecitata unicamente dalla scienza. Schleiermacher propone una revisione critica del concetto di creazione, una revisione che può arrivare anche alla sua eliminazione. Creazione significa, molto in sintesi, la dipendenza illimitata del mondo con Dio, una dipendenza che è riposta nella coscienza del credente, nella coscienza devota, dice, la quale determina la condizione religiosa fondamentale. In questo senso la dottrina della creazione è irrinunciabile per la dottrina della fede, poiché ha come contenuto qualcosa di essenziale nella fede cristiana, cioè la fede stessa come devozione. Il luogo naturale è l'inizio della Glaubenslehre. Ecco, in questa prospettiva la Schöpfungslehre è fondamentale anche per la seconda parte della Glaubenslehre. Infatti in tutti i suoi temi singoli, a iniziare dalla Sündenlehre, alla cristologia, all'ecclesiologia, fino all'escatologia, quel rapporto di fondo fra il mondo e Dio è dato sia come presupposto che come contenuto stesso. Non esiste alcuna Lea Aussage cristiana che non parta in ultima da questo dato di fatto religioso. Questo significa non solo la conoscenza di Dio nel senso più stretto del termine è inscindibilmente legata ad una determinata esperienza di vita, ma significa anche che non è possibile concepire alcun contenuto di fede prescindendo dal mondo. L'agire di Dio nella storia cade inarrestabilmente sul terreno di un mito ineseguibile se vengono sciolti i legami con il cosmo, con la realtà. L'annuncio della liberazione perde terreno sotto i piedi se va perduto il mondo come è inteso come creazione e come rivelazione di Dio. Ja, herzlichen Dank für diese Übersetzung, die zugleich eine Zusammenfassung war. Nun aber im Blick auf die Uhr das Mikrofon gleich frei für die Diskussion. Leider eine zeitlich natürlich nur etwas gekürzte Diskussion, aber Fragestellungen, die jetzt nicht ausdiskutiert werden können, sind ja bei anderer Gelegenheit hier heute und morgen wieder aufnehmbar, wenn sie in den sachlichen Zusammenhang passen. Ja, Sie waren zuerst. Herr Zorzi. Könnten Sie mir helfen, bitte, damit ich... Tomasoni, Milano. Io ringrazio il professor Schoffner per il rilievo che ha dato al concetto di mondo in Schleiermacher. E mi pare che storicamente possa illuminare meglio l'influsso che Schleiermacher ha avuto su Feuerbach. La tesi mia è che Schleiermacher non abbia influito sull'antropologia di Feuerbach, ma sulla cosmologia di Feuerbach, e quindi dopo l'essenza del cristianesimo, nella maturazione della essenza della religione e quindi di una visione più positiva anche della religione. Difatti Feuerbach arrivò a Schleiermacher proprio attraverso il concetto della dipendenza assoluta dell'uomo, e attraverso questa dipendenza sentì l'importanza di questo mondo della natura. A questo punto però ho alcune domande. Questo mondo, che è il terzo polo, è l'anello intermedio per arrivare a Dio, o al contrario è quello che conclude la risoluzione di Dio nella natura? Ripeto, forse Dio è per il mondo è necessario per Schleiermacher, è necessario non solo in quanto altrimenti Dio sarebbe incomprensibile, non è in quanto conservi il mondo, ma anche perché l'azione dell'uomo avviene nella storia. A questo punto però, Feuerbach aggiunge, se il mondo è necessario, Dio è relativo. Una seconda domanda, e poi chiudo. Per Schleiermacher non c'è un collegamento, c'è un collegamento diretto fra l'antropologia e l'universo. Dall'uomo si passa impercettibilmente all'universo. Come è possibile questo se Schleiermacher sottolinea sempre la limitatezza dell'uomo e quindi l'impossibilità per l'uomo di uscire da questo limite? Ecco, questa è una riflessione che fa soprattutto Feuerbach e che da alcuni viene ritenuta importante per uscire da una visione romantica dell'uomo collegato immediatamente all'universo. Also die zwei Beziehungspunkte sind Feuerbach und Schleiermacher, wie Feuerbach und was Feuerbach von Schleiermacher für sich behalten hat. Und zwar Professor, ich kenne Tomasoni, meint, Feuerbach habe sich nicht so sehr auf die Anthropologie, sondern auf die Kosmologie Schleiermacher bezogen. Und er setzte mit einer These fort, und zwar, dass der Mensch völlig abhängig ist. Das ist die Hauptthese. Auf dieser These entwickelt er zwei Fragen, und zwar, wir wissen, dass die Welt notwendig ist. Die Welt ist notwendig für den Mensch, da er auf dieser Welt sein Handeln entwickelt, nicht? Wie ist dann die Vermittlung zu Gott zu verstehen? Wenn die Welt notwendig und unverzichtbar ist, ist dann nicht Gott relativ? Erste Frage. Zweite Frage. Die Beziehung Anthropologie-Universum. Wie ist diese Beziehung überhaupt möglich, da der Mensch endlich und beschränkt ist? Ja, wenn ich gleich antworten darf. Zur ersten Frage würde ich sagen, dass in der Frage, ich weiß jetzt nicht, wie exakt das die Auffassung Feuerbachs wiedergibt, aber das spielt ja auch keine so große Rolle, es geht um die Sachfrage, dass hier genau die Trennung vorausgesetzt ist, die ich als Grundübel ansehe, nämlich die religionslose Wissenschaft, die eben die Welt in Beschlag genommen hat, also die Welt sozusagen als etwas Selbstverständliches, das einfach vorhanden ist und zu der die Religion nichts Relevantes zu sagen hat. Und auf der anderen Seite die Religion, die soll zusehen, wo sie bleibt und wo sie sich festmacht. Also irgendwo im menschlichen Bewusstsein, nicht? Projektion ist unausweichlich meines Erachtens, der Projektionsverdacht auf dieser Grundlage. Ich habe in meiner ursprünglichen Einleitung, die in der Übersetzung dann mehr wiedergegeben wurde, als ich das an sich gedacht habe, den Hinweis auf Feuerbach drinnen gehabt. Ich bin mir nicht so im Klaren, wie weit Schleiermacher verantwortlich zu machen ist für die Entwicklung, die Feuerbach faktisch gebracht hat. Unfreiwillig oder fahrlässig oder wie immer oder auch nicht, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall muss man sagen, dass Schleiermacher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts repräsentativ war für die Auffassung von Religion und insofern steht Schleiermacher ganz sicher hinter der Religionskritik als Zielpunkt. Aber wie das mit einzelnen Termini, Vorstellungen, Thesen ist, das ist schwierig festzustellen. Das ist jedenfalls nicht mein Spezialgebiet. Also ich würde sagen, in der Frage, die Frage setzt schon die Trennung voraus, die mein großes Problem ist und von der ich meine, dass man sie mit Schleiermacher überwinden oder vielleicht verhindern könnte. Jedenfalls, dass man das versuchen muss, wenn einem um Religion ernsthaft zu tun ist. Das wollte ich zur ersten Frage sagen vorläufig. Zur zweiten Frage, die Beziehung von Anthropologie und Universum. Ja, der Mensch ist begrenzt, aber der Mensch ist zugleich quodammodo omnia, der ist natürlich etwas Unbegrenztes, was unter dem Stichwort der Transzendenz des Menschen in der Philosophie ja in verschiedensten Zusammenhängen thematisch wird. Und ohne diese unbegrenzte Offenheit des Menschen für das Universum, für das Ganze, scheint mir in der Tat, dass es weder eine ernsthafte oder sinnvolle Gotteserkenntnis, Gottesbeziehung gibt, aber auch keine realistische Weltbeziehung, weil ja die Endlichkeit oder das Endliche nur in der Abgrenzung zum Unendlichen als solches erfasst werden kann. Und da würde ich auch jetzt die neuere philosophische Anthropologie einbeziehen. Es wurde auch schon öfters der Unterschied von Mensch und Tier angesprochen. Ein Weltbegriff oder eine Auffassung von Welt kann eben nur der Mensch haben aufgrund seiner Offenheit, während das Tier einfach sich in der Welt vorfindet und ausfließt in die Welt hinein. Ja, so viel zum Zweiten. Vorrei venire, preferisco in italiano, perché anche i colleghi italiani possano seguire. Mi sembra molto opportuno questa accentuazione di un tema sul quale la letteratura schleiermacheriana mi sembra abbia puntato poco l'accento. E una cosa mi sembra opportuno, appunto questa accentuazione, questa sottolineatura di quello che io chiamerei la relazione non spezzata con la realtà, no? Che soggiace all'intero discorso della teologia di Schleiermacher. Mi sembra una preoccupazione centrale di Schleiermacher questa, quindi ringrazio per questo contributo. Ecco, però per quanto riguarda il concetto di mondo, ecco, mi sembra, questa è la domanda che vorrei porgere, no? Che nella Glaubenslehre ricorre una categoria che è più precisa teologicamente rispetto a quella di mondo. Mondo è un concetto problematico che ricorre, come dire, in filosofia, per esempio nella dialettica, ha un ruolo importante il concetto di mondo, no? Come ricorre nella Glaubenslehre, soprattutto in relazione alla seconda o terza, a seconda della disposizione, forma degli asserti dommatici, no? Ecco, però nella dottrina della creazione, che giustamente è, come dire, viene spostata sull'asse della dottrina della conservazione, Erhaltungslehre, Schleiermacher, come dire, precisa il concetto teologico di mondo coniando la sua area semantica precisa, teologicamente precisa, come contesto della natura, Naturzusammenhang, no? Ora, ecco, mi sembra che sia da scavare in questo concetto, anche perché ricorre e nella dottrina della creazione e nel rapporto che la seconda parte della Glaubenslehre ha con questa dottrina. Ritengo che questo concetto di Naturzusammenhang sia importante soprattutto perché, per due motivi. Perché dinamizza, rende dinamico, no, il concetto di mondo, come dire, non si dà, non si dà, per esempio, esperienza umana che non sia legata al concetto di mondo, a questo Naturzusammenhang, e non sia legato, non sia storicizzato, storificato in questo contesto. Secondo, perché, ecco, questo concetto mi sembra sia collegato alla teoria, no, secondo la quale il sentimento di dipendenza assoluta, come dire, ha la sua concrezione nel momento, cioè nel rapporto tra l'autocoscienza soggettiva e la coscienza oggettiva. Ecco, io diciamo, la domanda la potrei esprimere in maniera più complessa in questo modo. Ecco, non ritiene che sia da mettere in luce, più che il concetto appunto di mondo, questo concetto, questa categoria teologica, e non sia da rapportare appunto alla teorizzazione del rapporto tra autocoscienza soggettiva, cioè tra sentimento e, diciamo, coscienza oggettiva, anche perché su questo punto preciso, mi sembra, no? Ecco, si può diversificare, altrimenti non vedrei come diversificare, la posizione di Schleiermacher dalla posizione, per esempio, di Fichte, no? Ecco, ultimamente Cesa, recensendo il primo volume della Glaubenslehre, notava una grossa affinità tra la problematica, no, di Schleiermacher nell'introduzione alla Glaubenslehre e Fichte. Io ritengo che questa affinità bisogna andarci cauti, no? Ecco, allora, in questo senso poneva anche Wollen Sie selber in Deutsch vielleicht Ja, noch kurz die wesentlichen Punkte sagen? Meine Frage war pünktlich darauf hingerichtet. Ist der Begriff Naturzusammenhangs nicht die genaue Aussage der theologischen Begriff der Welt? Und ist dieser Begriff nicht damit verbunden, das heißt mit dem Zusammenhang zwischen subjektives Selbstbewusstsein und objektivem Bewusstsein? Ja, damit muss auch das Verhältnis zwischen Schleiermacher und Fichte besser zu bestimmen als anders. Ja, das ist die zwei Seiten meiner Frage. Ja, das ist richtig. Der Begriff Naturzusammenhang spielt bei Schleiermacher eine große Rolle und ist für mein Thema an sich unverzichtbar. Der Grund, warum ich ihn weggelassen habe, ist der, dass ich ihn eben, er ist präziser, er ist aber auch insofern speziell und missverständlich, als er eine Richtung andeuten kann, die ich in meinem Buch, die mir in meinem Buch als bedenklich erscheint, nämlich das Religiöse, die Gottesbeziehung des Menschen, so wie das gestern auch schon im Hinblick auf die Christologie angedeutet wurde, als eine Art Naturprozess, der entsteht, der in Bewegung kommt, der gehemmt wird und der gefördert wird, nicht? Das heißt, hier scheint mir gerade das Subjektive, sofern es mit Entscheidung, mit Bewusstsein und Freiheit zu tun hat, in einer gefährlichen Weise ausgeblendet. Ja, Ja, natürlich. Ja. Man müsste also diesen Begriff sehr präzise fassen, bestimmen und nach den verschiedenen Seiten. Ja, es ist einfach mit einem Schlagwort wieder ausgedrückt, die Gefahr des Naturalismus, die in der Theologie natürlich sofort sich einstellt, nicht als rotes Tuch. Und mir scheint das einfach die Frage der Welt. Ja, und das ist, ich würde auch das hinzufügen, das ist kein mathematischer Begriff, der Natur zu sagen, aber dynamischer Begriff. Ja. Ist etwas anderes. Ja, das sagen Sie, das ist richtig, nicht? Gerade das sind Präzisierungen, die absolut zutreffend sind und in einer ausführlicheren Darstellung müsste man das auf jeden Fall einbeziehen, nicht? Ich hielt mich deswegen berechtigt, mich auf den Weltbegriff zu konzentrieren, weil in den Überschriften, auf die ich mich ja fast beschränkt habe, immer von der Abhängigkeit der Welt von Gott die Rede ist. Und das ist dann eben eine spezifischere Ausführung, die in der Schöpfungslehre dann entwickelt wird. Sie haben vorhin auch die Frage der zweiten bzw. dritten Form der Glaubenssätze angesprochen. Ja. Und das würde ich jetzt auch mit dem Hinblick bezüglich des objektiven Bewusstseins, nicht, wo also von den Auswirkungen auf die Welt die Rede ist, da ist die Grundform schon vorausgesetzt, wie er immer sagt, nicht? Und da werden die Konsequenzen gezogen für die Welt. Das ist natürlich auch wichtig für Theologie und für die Schöpfungslehre, aber mir ging es eben gerade um die Welt sozusagen in der Grundform, also im anthropologischen Ansatz, ja. Jetzt bezüglich Schleiermacher und Fichte. Schleiermacher war ja immer damit beschäftigt, sich abzugrenzen, gerade von diesen großen und überwältigenden Zeitgenossen, Hegel vor allem oder vielleicht ebenso von Fichte, Schelling, nicht? Das waren ja auch Leute, mit denen er immer konfrontiert wurde, auch Kant, wobei das ja nicht einfach ein Gegensatz ist. Ich bin der Meinung, dass die Abgrenzung mehr an Distanz und Differenz insinuiert, als es faktisch vorhanden ist. Eine Abgrenzung, die Schleiermacher deswegen etwas überbetont, um sein eigenes zur Geltung zu bringen und nicht vereinnahmt zu werden. Aber ich glaube, wenn man dieses aktuelle Problem ausblenden könnte, dann wäre viel mehr an Übereinstimmung vorhanden mit diesen bedeutenden Zeitgenossen, als man so annimmt. Dankeschön. Ich habe noch eine Wortmeldung vom Kollegen Bock. Dann müssen wir leider die Liste für die Diskussion schließen. Wir sind sehr in Verzug, wenn Sie das Wort ergreifen. Mi pare che la teologia moderna, di fronte all'incalzare della scienza, abbia realizzato, quando non si è irrigidita in dogmatismi a prioristici e violenti, abbia realizzato il suo essere soprattutto come essere in fuga, finché non è approdata in quel porto che sembrava del tutto tranquillo, inaccessibile, inattaccabile, delle categorie del pensiero esistenziale. Questo porto però doveva, mi pare, la sua sicurezza proprio la pagava ad un prezzo troppo alto. Se non ho capito male, la insistenza che lei ha posto sul concetto, sulla presenza, sull'efficacia del concetto di mondo in Schleiermacher sarebbe una remora a finire in quel tipo, no, di sistemazione nella quale appunto la teologia è al sicuro perché non dice più nulla, no, quasi, dell'uomo nel mondo effettivo. Allora mi domando, questa possibilità di un recupero della vera mondanità dell'uomo e quindi del senso concreto e storico e mondano della religione, della fede, non deve far posto anche a una nuova valorizzazione, direi, della forma oggettivante del pensiero? E questa nuova valorizzazione non dovrebbe condurre a ripensare, per esempio, il concetto di creazione dalla parte del creato? Ecco, questa dipendenza assoluta, non soltanto come sentita, ma come forma concreta, in qualche modo identificabile, in qualche modo analizzabile del mondo. E questo non tanto e non soltanto, almeno in quella direzione tradizionale della metafisica, il mondo come contingente, che poi resta un'affermazione molto formale, ma attraverso l'indicazione precisa di quelle forme, di quelle figure che appunto questo essere creato, questo essere dipendente assume concretamente per le cose, per gli uomini, nella storia. E questa è la domanda, e le chiedo specificamente, Schleiermacher in questo senso ci offre qualche indicazione illuminante? Grazie. Vielleicht den zweiten Teil zum ersten, das habe ich schon, aber den zweiten Teil. Möchten Sie? Sagen, ja, also und zwar, Professor Boff fragte, ob für die Neuvalorisierung der Theologie vor dieser immer mehr Verbreitung der Wissenschaft auf unserem Wert, ob Schleiermacher etwas zu bieten hatte. Und zwar nicht nur in der abstrakten Analyse, sondern auch im konkreten Handeln. Soweit war das ungefähr. Ja. Im ersten Teil Ihrer Anfrage habe ich die Frage verstanden, ob nicht ohnehin eine neue positive Bewertung der Weltlichkeit des Menschen in der Theologie und Kirche stattfindet. nicht nur, dass die Theologie in einem sicheren Ruhestand bleibt, sondern dass sie mehr aktiv wirkt, obwohl sie mehr Risiko laufen soll, nicht? Also obwohl sie eine neue Bewertung... Aber auch eine neue Interpretation Ja, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja die Weltlichkeit der Welt, insofern auch die Säkularisierung, positiv aufgegriffen und vor allem in dem großen Dokument Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute ja nach verschiedenen Richtungen hin entfaltet. Nur, ohne jetzt dass das als endgültige und ausreichende Aussage gewertet werden sollte, ich meine, dass diese positive Bewertung der Welt durch die Religion, durch den Glauben schon voraussetzt, dass der Mensch religiös ist und als solcher Religiöser nun auch positiv zur Welt Stellung nehmen kann und nicht mehr aufgrund der Religion oder des Glaubens dazu verpflichtet sei, Distanz zur Welt, vor allem zur modernen Welt zu halten. Nur es wird eben vorausgesetzt, dass ein religiöser Mensch, ein glaubender Mensch da ist. Das scheint mir in diesen Dokumenten und auch in der täglichen kirchlichen und religiösen Praxis der Fall zu sein. Es wird zu viel schon vorausgesetzt. Nach meiner Feststellung ist es so, dass dieser religiöse Mensch, der sich dann auch noch der Welt positiv zuwendet, dass es den so kaum gibt, nicht? Und insofern ist das ein zweites Problem, das aber die Lösung des ersten voraussetzt, nämlich wie kommt der Mensch überhaupt zur Religion in einer Situation, die Religion mehr und mehr als entbehrlich erscheinen lässt, weil die Weltbewältigung eben durch Wissenschaft und Technik geleistet wird und weil der Lebensinhalt oder das Ziel des Lebens eben immer mehr auf Lebenserhaltung, Lebenserleichterung und Lebensförderung in diesem mehr oder weniger immanenten Sinn gesehen wird. Und die Religion ist, erscheint mir, überflüssig. Und ich meine eben, es ist notwendig, den Weltbezug in der Religiosität selber deutlicher zur Geltung zu bringen, also dass die natürliche Theologie sozusagen als inneres Moment der Religion, der Offenbarungstheologie zur Geltung zu bringen. Der Beitrag Schleiermachers, den würde ich, jetzt konkret kann man natürlich nicht bei Schleiermacher bestimmte Dinge aufsuchen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Schleiermacher in jeder Hinsicht nicht nur selber persönlich offen war gegenüber der Welt und der Wissenschaft und der Wirklichkeit, sondern auch verlangt hat, dass Kirche und Religion die Realität ernst nehmen. Und ich möchte hinweisen auf eine Bemerkung Schleiermachers. Ich weiß nicht mehr, steht das in der Universitätsschrift oder irgendwo sonst, dass also ein ernstzunehmender Theologe nicht umhin kann, auch auf einem anderen Gebiet als der Religion oder der Theologie, nämlich auf einem Gebiet der Wissenschaft, sich also eine Leistung zu erbringen, die auch von anderen anerkannt wird. Das heißt, eine Abschließung der Theologie ist auf jeden Fall von Schleiermacher abgelehnt und die Forderung auf Weltbereiche natürlich ausgewählt notwendig einzugehen, die hat er selber vorexerziert und auch ausdrücklich zum Programm erhoben. Ja, noch eine allerletzte Intervention ganz kurz vom Herrn Kollegen Buscaroli, ja, aber ganz kurz. Due brevi domande. La prima è se almeno lo Schleiermacher delle Reden si presenti come un realista, nel senso che il mondo sarebbe una specie di Gegenstand, di ciò che sta di fronte. E allora a questo punto viene il dubbio se Schleiermacher, pure in quegli anni, abbia sufficientemente considerato la tematica kantiana della cosa in sé, del Ding an sich, del mondo come effettivamente si presenta e non come fenomeno piuttosto. Seconda domanda è che se il mondo è rivelazione, Offenbart Goethes, ma lei ha anche accennato alla Vorstellung Gottes, e allora a questo punto sorge l'altra domanda e l'altro confronto, e cioè il confronto con Schopenhauer, perché è noto che Schopenhauer proprio considera die Welt ist meine Vorstellung. Allora, meine Vorstellung o Vorstellung Gottes? Se, ma in Schopenhauer, al di là della Vorstellung, c'è il Wille zu leben demoniaco. Allora, il Gott di Schleiermacher in Schopenhauer diventerebbe il Wille zu leben. E allora Schopenhauer potrebbe essere confutazione di Schleiermacher come Welt Vorstellung Gottes. Habe ich das recht verstanden? Sie bezogen sich auf meine Aussagen darüber, dass die Religion einen Gegenstand hat und über den Begriff des Universums eben die Welt als dieser Gegenstand angesprochen wurde, und dass Kant als Einwand insofern zu gelten hat, als Kant die Welt reduziert auf die Phänomene. Die zweite Frage. Ja, vielleicht bleibe ich zunächst bei der ersten. Ja. Da würde ich zunächst sagen, Gegenstand darf nicht gegenständlich verstanden werden. Also im primitiv, also handfesten, materialistischen Sinn. Sondern Gegenstand, ich würde das als transsubjektiv ganz allgemein. Das andere, ja. Und die das mit den Phänomenen, ich habe ursprünglich in meiner Fassung ausdrücklich den Hinweis auf Kant drinnen, dass die Beschränkung Schleiermachers auf das Handeln des Universums, das sehe ich in Entsprechung zu Kants Begrenzung auf die Phänomene, im Gegensatz eben zum Ding an sich. Insofern würde ich da keinen Gegensatz sehen, sofern man nicht die Phänomene zu einem, also rein subjektivistisch oder idealistisch als reines Produkt oder Hirngespinst interpretiert. Das hängt, glaube ich, schon zusammen mit dem zweiten. Ja, die Welt als Vorstellung, das ist klar, die Welt, die gibt es nicht. Sondern die Welt, das ist ein begriffliches Phänomen. Und zwar gibt es die Welt eben nur als menschlichen Begriff. Was es gibt, das ist ohnehin eine sehr schwierige Frage, nicht? Was es außerhalb der Begriffe und der Phänomene gibt. Ich habe einen Widerstand dagegen, zu sagen, das sei nichts, aber was es ist, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ja, die Welt als Vorstellung Gottes, da bin ich jetzt leider natürlich mit Schopenhauer zu wenig vertraut. Als Ergebnis des dämonischen Willens zu leben, ja, also da bin ich jetzt, da tue ich mich sehr schwer. Das ist eine so andere Welt, wo ich jetzt nicht ohne weiteres eine Beziehung herstellen kann. Ja, noch einmal herzlichen Dank. Ich passe. Ja, ja. Ja. Ja, auch das gehört zur Wissenschaft, dass man weiß, wo man passen muss. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also herzlichen Dank noch einmal. Ich bin als Moderator sehr in Verlegenheit, weil jetzt noch zwei Referate von italienischen Kollegen folgen und es wäre schade, wenn die zu sehr zusammengepresst werden. Umgekehrt glaube ich, ganz ohne Pause geht's jetzt auch nicht. Langen 5 Minuten Pause, ein paar Mal kräftig durchatmen und gleich wieder antreten. Pass mal auf. Am Nachmittag kommt jetzt Sorrentino, Eckert, und du hattest noch Herrn Fischer zugesagt. Ja, Herr Fischer zunächst. Zunächst Herr Fischer, das ist aber ein Kurzreferat. Das ist ein Kurzreferat, das ist ja. Ja. Ja, kurz, ja, es gibt einen Spruch, der sagt, vielleicht kennen Sie das schon, man kann über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Nein, du sprichst heute. Ja, lassen wir jetzt. Ich wollte sehen, wie weit wir da sind. Ich habe 10 Minuten, ne? Ja, eine Frage. Also, haben Sie denn jetzt irgendwann noch Zeit, dass wir das zusammen machen? Da würde ich sagen. Oh, das wäre sehr gut für mich. Ich gebe Ihnen das einfach. Und ich sage aber nur die ganz entscheidenden Dürfen. Das wäre das Beste. Also, es war für mich jetzt so, dass ich das gestern Abend bekommen habe. Ja. Und ich bin kein Philosoph. Ja. Also dann musste ich mich auf ein ziemlich ausführlichen Resümee, weil ich nicht entscheiden konnte, was wichtig ist und wie das Sachen laufen. Ja. Aber also, das wäre sehr gut. Ich würde mich dann dazu setzen und würde Ihnen sagen, das ist wichtig. Ja, gut. Wann können wir das machen? Ja, wann können wir das machen? Das ist die große Frage. Für mich würde das auch gut kommen, weil ich nachher ein bisschen anders. Ja, also dann können wir. Gleich nach dem Essen. Gleich nach dem Essen. Ich esse im Restaurant. Ich weiß nicht, wann essen wir denn überhaupt? Das weiß ich nicht. Oh, vielleicht gegen. Ach so, nicht vor 12:30. Nicht vor 12:30. So, eventuell, wenn wir vorher Zeit hätten, aber ich glaube nicht. Das wäre schön, aber ich weiß auch nicht, ob wir noch vorher Zeit haben. Mhm. Ja. Wollen wir mal versuchen, es vielleicht vor dem Essen? Ja, das werden wir schon. Nur einige Minuten. Ja, gut. Ja, und dann finden. Ja, gut. Wir wollen mal sehen, ob wir es schaffen. Ja, das wäre schön.